Herz ist voller Gaben und die Boxen brennen ab. Yeah. Ich bin im Club mit Freunden aus der Stadt. Guck hier, guck da, guck hier, guck da. Alle tanzen und sich stehen hier Mitte und Saal. Hör mir mal zu. Es ist voller Gaben und die Boxen brennen ab. Yeah. Ich bin im Club mit Freunden aus der Stadt. Guck hier, guck da, guck hier, guck da. Alle tanzen und sich stehen hier Mitte und Saal. Ich komm um 21:45 in den Club rein. Ich merke, es liegt verdammt viel Sex in der Luft. Nice. Dreh mich zu meinen Kumpels um. Ey, was geht? Wir checken erstmal die Lage, wie es Kumpels tun. Yeah. Mein Blick schweift über die Menschenmenge. Sehe Jungs und Mädels, die ich längst schon kenne. Auf einmal ist da dieses eine Mädchen. Ich bleibe stehen, kann nicht weitergehen. Sie fesselt mich, ich komm echt nicht mit. Ich will sie kennenlernen, auch wenn sie das Letzte ist, was ich heute Abend tue, bevor ich heimgeh. Baby, entschuldige mich, wenn ich gerade Scheiß seh. Aber du kriegst mich aus der Bahn wie ein Geisterfahrer. Komm rüber zur Bar und wir können weiter labern. Nur du und ich, wir passen gut zusammen. Ich geb den Trink und nehm meinen Mut zusammen. Es ist Vatergarten und die Boxen brennen ab. Yeah. Ich bin im Club mit Freunden aus der Stadt. Guck hier, guck da, guck hier, guck da. Alle tanzen und sie stehen hier Mitte und Saal. Hör mir mal zu. Es ist Vatergarten und die Boxen brennen ab. Yeah. Ich bin im Club mit Freunden aus der Stadt. Guck hier, guck da, guck hier, guck da. Alle tanzen und sie stehen hier Mitte und Saal.